wie in der Gig-Economy jeder zu seiner eigenen Marke werden muss. Hier schreibe jetzt wieder ich, Annette Dovideit. Ich will kurz erklären, wie ich dazu kam, Stefan Kaupisch zu beauftragen. Die Idee entstand bei einem Abendessen mit einem befreundeten Journalisten, der für seine Auslandsreportagen auf der ganzen Welt unterwegs ist. Er erzählte, er buche sich bei seinen Einsätzen in den jeweiligen Ländern häufiger Übersetzer vor Ort über Jobbörsen im Netz. Und manchmal beauftrage er auch Menschen, die ihm Schriftstücke aus fremden Sprachen übersetzten. Wir witzelten. Die Leute, die sich da im Internet selbst vermarkten, könne man ja ganz einfach im Preis drücken. Schließlich könne man sie ja, dank Internet, schöne, neue, globalisierte, digitalisierte Welt, in Sekundenschnelle im Preis vergleichen. Je länger ich darüber nachdachte, umso klarer wurde mir, dass es in Wahrheit natürlich alles andere als lustig ist. Ich wollte wissen, wie einfach es für Auftraggeber wirklich funktioniert. Also legte ich mir ein Auftraggeberprofil bei Upwork an und stellte einen Auftrag ein. Autor gesucht, der für 300 Euro pauschal ein Kapitel zu meinem Buch zuliefert. Der Vorgang kostete mich keine 10 Minuten. Die einzige Voraussetzung, die ich angab, der Autor müsse das Kapitel auf Deutsch schreiben können. Schon nach einer Viertelstunde trudelten die ersten Angebote ein. Sie stammten von Rumäninnen, Ukrainerinnen, Polen. Alle E-Mails waren in Englisch geschrieben. Auf meine Nachfragen hin versicherten mir die Interessenten, teils noch immer auf Englisch, teils in sehr bruchstückhaftem Deutsch, sicher könnten sie ein Buchkapitel in deutscher Sprache verfassen, das sei überhaupt kein Problem. Ich lehnte dankend ab und fragte mich, wie viele Auftraggeber sich wohl auf einen solchen Deal einlassen, um Kosten zu sparen. Einen Tag später meldete sich dann Stefan und wir wurden handelseinig. So wurde ich zur Auftraggeberin, zum Teil der sogenannten Gig-Economy. Der englische Modebegriff bezeichnet jenen wachsenden Teil des Arbeitsmarktes, in dem kleine Aufträge über Internetplattformen an Selbstständige, Freiberufler oder an andere Selbstständige vergeben werden und der Auftraggeber dafür eine Provision an die Betreiber der Plattform zahlt. In den meisten Ausprägungen bringen die Auftragnehmer neben ihrer reinen Arbeitskraft auch noch anderes in diesen Handel ein. Ihr Auto, ihr Fahrrad, Werkzeug. Meistens allerdings, darüber gleich noch mehr, spielt sich diese Gig-Economy eher an den unteren Rändern des Arbeitsmarktes ab. Dass sie in die Mittelschicht hineinragt, ist relativ neu. Besonders häufig ist das in meiner Branche zu beobachten, den Medien. Sei es im Journalismus, sei es unter Werbetextern oder PR-Beratern. Hier ist es heute unendlich viel schwieriger als noch vor einer Generation, einen Arbeitsvertrag in Festanstellung zu ergattern. Nur wenige Journalisten, die freiberuflich arbeiten, tun das freiwillig. Durch den Zwang, in die Selbstständigkeit zu gehen, hat sich das Bild des Journalisten in der Öffentlichkeit stark gewandelt. Als ich vor gut 20 Jahren meine Ausbildung an der Journalistenschule begann, galt es noch als angesehener Beruf, in den vor allem die Bildungselite des Landes ihre Kinder schickte. Damals hatten die Verlage noch Geld, meine Berufskollegen teils wochenlang auf Dienstreisen in andere Länder zu schicken. Heute ergeht es uns Journalisten, wenn wir auf Partys erzählen, was wir von Beruf sind, ähnlich wie den Bankberatern. Wir ernten ein mitleidiges Lächeln. Journalist ist ein weiterer unter den vielen ehemals angesehenen Mittelschichtberufen, die längst nicht mehr das sind, was sie mal waren. Das hängt mit dem Zeitungssterben zusammen, der veränderten Nutzung der Konsumenten von Medien. Sie kaufen kaum noch Zeitungen, dafür lesen und schauen sie Nachrichten im Netz. Sie erwarten Qualitätsjournalismus, bloß möchten sie dafür nicht gern bezahlen. Wenn ich zum Beispiel meine Artikel auf Twitter teile und diese Artikel hinter der Bezahlschranke stehen, bekomme ich fast jedes Mal einen beleidigten Antwort-Tweet, der lautet: Ich würde den Artikel ja lesen, aber leider steht er hinter der Bezahlschranke. Ich schreibe dann für gewöhnlich zurück: Beim Bäcker sagen Sie doch auch nicht, ich würde ja ein Brötchen kaufen, aber die Brötchen liegen leider hinter der Bezahlschranke. Worauf die Klügeren unter den Twitter-Usern mir entgegnen: Beim Bäcker kann ich die Brötchen ja auch einzeln kaufen und muss nicht gleich ein Monatsabo für die ganze Bäckerei abschließen. Das ist natürlich ein Wunderpunkt. Die Verlage tun sich seit Jahren schwer damit, Bezahlmodelle zu finden, die funktionieren. Erst haben mehrere Zeitungslage versucht, die Artikel tatsächlich einzeln zu verkaufen, doch damit haben sie viel zu wenig Geld verdient, um den gesamten Betrieb einer Redaktion aufrechterhalten zu können. Nun versuchen wir es eben mit den Monatsabos. Wir sind noch in der Findungsphase. Weil es den Verlagen noch nicht gelingt, die Inhalte im Internet nachhaltig und gewinnbringend zu verkaufen, ist die traurige Folge, dass es in den Redaktionen der Qualitätsmedien seit Jahren immer wieder Kündigungsrunden gibt. Selbst dann, wenn die Leserzahlen online steigen. In diesem Zusammenhang muss man auch die Diskussion um Uploadfilter im Netz sehen, gegen die Anfang 2019 Menschen auf die Straße gingen. Ohne einen wirksamen rechtlichen Schutz von Inhalten kann qualitativ hochwertiger Journalismus nicht mehr funktionieren. Journalismus aber ist ja kein Selbstzweck, sondern wichtig für den Erhalt der Demokratie. Wenn die Menschen, die Konsumenten, aber nicht mehr bereit sind, dafür zu zahlen, verlieren die Medien ihre Fähigkeit, den Mächtigen im Land auf die Finger zu schauen. Anderen Sparten der Medienbranche geht es noch viel schlechter. Sie haben längst mit deutlich krasseren Maßnahmen auf die Folgen der Branchenkrise reagiert. Frauenmagazine zum Beispiel. Der Burda Verlag war der erste in Deutschland, der einen krassen Schnitt machte, um die Kosten einzudämmen. Er entließ 2016 die gesamte Redaktion seines Frauenmagazins Donner und ließ die Zeitschrift stattdessen komplett von einer externen Agentur füllen, die dafür ein, wie es in Branchenkreisen heißt, äußerst dürftiges Honorar pro Seite bekam. Und das, wie Medienverbände kritisierten, obwohl Verleger Hubert Burda sich nach außen gern als Mäzen und Wohltäter zeigt. Wenig später verkaufte Burda das Magazin an den Funke Verlag, der noch einen Schritt weiter ging. Seither werden Donner und ein weiteres Frauenmagazin, Myself, von derselben Agentur befüllt. Ganze Zeitschriften also sind nur noch Hülsen mit schönen Bildern, aber ohne Redaktion. Es gibt auch viele andere Branchen neben den Zeitungen und Zeitschriften, deren Angehörige zu großen Teilen studiert haben und die durch die Gig-Economy abrutschen. Architekten, Webdesigner, Unternehmensberater, Lektoren und viele mehr. Natürlich gibt es die Ausnahmen. Jene besonders Erfolgreichen in ihrem Metier, die sich bewusst für die Selbstständigkeit entschieden haben, weil sie die Freiheit schätzen oder auf diese Weise vielleicht sogar mehr Geld verdienen. Den meisten der rund 2 Millionen sogenannten Solo-Selbstständigen aber geht es finanziell nicht gerade gut. Etwa jeder Dritte von ihnen verdient pro Arbeitsstunde weniger als den Mindestlohn, der ja nur für Angestellte gilt. Das hat eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums ergeben, die im Januar 2019 erschien. Firmen, die ihre Aufträge an solche Selbstständigen vergeben, können auf diese Weise also offenbar viel Geld sparen. Diese niedrigen Einkommen sind aber eben nicht nur für die Betroffenen selbst ein großes Problem, sondern für das ganze Land. Denn wer so wenig verdient, dass er davon gerade eben seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, der kann auch nur schlecht bis gar nicht für seinen Lebensabend vorsorgen. Heute benötigen fast 4% der Solo-Selbstständigen im Alter die Grundsicherung vom Staat und damit fast doppelt so viele wie bei den Festangestellten. Hier gilt also derselbe Zusammenhang wie bei den schlecht bezahlten Einzelhandelskaufleuten oder Altenpflegern. Die Arbeitgeber oder in diesem Fall Auftraggeber sparen an den Löhnen oder Honoraren und die Zeche zahlt später die Allgemeinheit. Eine andere Erhebung, die in diesem Zusammenhang hellhörig machen sollte, ist die: Deutschland wird seinem Ruf als Sparweltmeister längst nicht mehr gerecht. Fast jeder dritte Haushalt im Land hat einer Umfrage der Bank ING vom Februar 2019 zufolge keine Ersparnisse, weil am Monatsende das Geld nun einmal alle sei. Nur in Rumänien wird der Umfrage zufolge in Europa noch weniger gespart als bei uns. Der Wandel hin zur Gig-Economy verstärkt dieses Problem. Denn je mehr Menschen sich von einem Auftrag zum nächsten hangeln müssen und dabei die Konkurrenz, die um dieselben Aufträge buhlt, im Preis unterbieten müssen, umso weniger bleibt ihnen tendenziell für Sozialversicherung und Altersvorsorge. Die Gig-Economy wird wohl unausweichlich die Altersarmut im Land weiter steigen lassen. Je mehr Solo-Selbstständige es gibt, umso wichtiger wird es auch für jeden Einzelnen von ihnen, sich selbst zur Marke zu stilisieren. Eine Brand zu kreieren. Der Begriff Branding kommt eigentlich aus der Tierzucht. Rinderzüchter zeichneten ihre Rinder mit solchen Brandmalen, um sie voneinander zu unterscheiden. Heute müssen Menschen sich selbst solche Male verpassen, um unterscheidbar zu sein, um gebucht zu werden. Was kann nur ich, was kein anderer kann? Was kann ich exakter, kreativer, schneller tun als andere oder billiger? Als besonders erschreckend mutet angesichts dieser Bewegung hin zur Gig-Economy ein Trend an, den im Frühjahr 2019 ein Autor im Feuilleton der Welt am Sonntag beschrieb. Als Teil der Gig-Economy erzählte er, werde nun auch käufliche Liebe vermarktet über eine Sexplattform namens Olala. Es gehe hier nicht darum, Prostituierte im Netz zu buchen, was natürlich schon seit langem über hunderte von Internetportalen möglich ist. Vielmehr gehe es um das sogenannte Paid Dating, also darum, dass sich Frauen oder auch Männer, die eben keine professionellen Prostituierten sind, je nach Zeit und Verfügbarkeit über diese Plattform in Teilzeit vermieten. Ein niedrigschwelliger Zugang zur nebenberuflichen Prostitution. Was bei Uber das Auto ist, das man als Teil des Angebots in die Geschäftsverhandlungen mit dem Auftraggeber mit einbringt, sind hier dann eben die eigenen Körperöffnungen. Die Plattform, schreibt der Autor provokativ, macht der Großstadtbewohnerin mit Geldsorgen in etwa folgendes Angebot. Wenn du bereit bist, einen Steuerberater oder Start-up-Gründer oral zu befriedigen, kannst du in diesem Monat nochmal deine Wuchermiete bezahlen. Der Übergang der Gig-Economy zur Wanderhuren-Economy sei das.